Nummer 1. Sie hören eine Information während eines Flugs. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Da wir gerade durch ein Schlechtwettergebiet fliegen, werden wir momentan sehr heftig durchgeschüttelt. Aus diesem Grund können wir Ihnen auch die Mahlzeiten nicht weiter austeilen. Bleiben Sie bitte noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir diese Zone durchflogen haben und das Anschnallzeichen über Ihnen erloschen ist. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, das Flugzeug kann diesen Belastungen standhalten. Wir haben gefragt, ob wir auf andere Flughöhen ausweichen können, aber andere Flugzeuge berichten uns von ähnlichen Unwettern.